Das südkoreanische Regime beschuldigt derzeit die Demokratische Volksrepublik Korea der Cyberterroraktion. Die südkoreanische Polizei behauptete, dass die TVRK rund 40.000 Informationen der privaten südkoreanischen Unternehmen über die Rüstungsindustrie widerrechtlich gestohlen habe. Sie redet von der Ergreifung der Maßnahme gegen Cyberterror und der verstärkten Sicherheitsmaßnahme und begann am 17. Juni in allen Gebieten Südkoreas eine Sonderbildung gegen Terror und eine gemeinsame Übung der betreffenden Organe.